Schuldenschnitt und Feuerpause. Eigentlich zwei gute Nachrichten für die Ukraine. Über 3 Milliarden Euro haben US-Fonds dem Land erlassen. Mit der Rückzahlung der restlichen 15 Milliarden muss Kiew erst in 4 Jahren beginnen. Finanzministerin Natalia Jaresko kann mit diesem Verhandlungserfolg auch persönlich punkten. Weil sie viele Jahre in den USA gelebt hat, war sie von den Ukrainern nicht eben freundlich begrüßt worden. Nun hat sie dem Land einen großen Dienst erwiesen, der ihm finanziell ein wenig Luft verschafft. Immerhin entspricht die Summe der erlassenen Schulden ziemlich genau dem Betrag, den Kiew Ende des Jahres an Moskau zurückzahlen muss. Ein Kredit, den Ex-Präsident Viktor Janukowitsch bekommen hat, wie man in Kiew mutmaßt, als Belohnung für seine Weigerung, den EU-Assoziierungsvertrag zu unterschreiben. Die Janukowitsch-Kritiker wollten damals Moskaus Geld nicht, auch wenn sie noch nicht wissen konnten, dass sie es sein würden, die das Land vor einer Staatspleite retten müssen. Ob die tatsächlich abgewendet werden kann, hängt zuallererst von den Gefechten in der Ostukraine ab. Moskau, das die prorussischen Kräfte steuert, ist der Donbass egal. Wie viel Industrie weiter zerschossen wird, wie viele Menschen fliehen, auch weil sie keine Arbeit mehr finden. Der Krieg ist ein Wirtschaftsfaktor. Er hindert die Ukraine am Fortkommen. Das ist von Russland genau so gewollt. Dass sich Kiew trotz alledem vernünftig mit seinen Gläubigern arrangieren kann, überzeugt den Internationalen Währungsfonds. Er ist nun bereit, den nächsten 40 Milliarden Dollar Kredit zu geben, würdigt wie die EU die Reformwilligkeit der Ukraine, die den Menschen viel abverlangt. Die sind trotz oder wegen des Krieges bereit zu darben, wenn nur irgendwann Licht am Ende des Tunnels brennt. Die Ukraine muss auch mit Russland über ihre Schulden reden. Das allerdings sollte Premier Arseniy Yatsenyuk seiner Finanzministerin überlassen. Denn sein Ton kommt nicht nur im Kreml schlecht an. Er kann für die Ukraine teuer werden. Russland jedenfalls forderte heute die Gesamtsumme der Kredite zurück. Gut, dass der wortgewaltige, aber sich immer wieder vergaloppierende Regierungschef nicht die Friedensgespräche führt. Dann wäre noch weniger als nur eine Feuerpause vereinbart worden. Die Waffenruhe, die nun ab dem 1. September gelten soll, ist befristet auf 1 Woche, die ersten Tage des Schulbeginns. Die x-te Feuerpause, die, wie der Schuldenerlass bei der katastrophalen Finanzlage, keine Lösung bringt, aber immerhin ein Durchatmen. Zu wenig, um das Ganze Frieden zu nennen, geschweige denn Aufbau, aber genug, um die Eskalation der Gefechte zu stoppen. Ein wichtiges Signal geht vom heutigen Tag aus. Kiew hat Verbündete im Westen, die finanziell, politisch, wirtschaftlich helfen, die die Annäherung der Ukraine an die EU unterstützen, die am Minsker Friedensvertrag festhalten, auch wenn er kaum umsetzbar ist. Kurz, die Ukraine ist nicht allein.